Erster, du sollst ein Klagelied über die Anführer Israels singen. Zweiter, und sage, deine Mutter war wie eine Löwin unter Löwen. Sie lebte mit jungen Löwen. Sie zog ihre Jungen groß. Dritter, sie zog eines ihrer Jungen auf. Es wurde ein junger Löwe. Er lernte, Tiere zu jagen und fraß Menschen. Vierter, Völker kamen gegen ihn. Sie fingen ihn in einer Falle. Sie führten ihn mit Ringen an der Nase nach Ägypten. Fünfter, als die Löwin sah, dass ihre Hoffnung weg war, nahm sie ein anderes Junges. Sie machte es zu einem jungen Löwen. Sechster, er ging unter Löwen umher. Er wurde ein junger Löwe. Er lernte, Tiere zu jagen und fraß Menschen. Siebter, er machte viele Frauen zu Witwen. Er zerstörte ihre Städte. Das Land wurde leer und kaputt wegen seines lauten Brüllens. Achter, aber Völker aus allen Gegenden kamen gegen ihn. Sie warfen ihr Netz über ihn. Sie fingen ihn in einer Falle. Neunter, sie zogen ihn mit Ringen an der Nase in einen Käfig. Sie brachten ihn zum König von Babel. Sie sperrten ihn ein, damit man seine Stimme nicht mehr in Israel hörte. Zehnter, deine Mutter war wie ein Weinstock. Man pflanzte ihn am Wasser. Er trug viele Früchte und hatte viele Zweige, weil er viel Wasser bekam. Elfter, ein Zweig wurde ein Stab für einen Herrscher. Er wuchs hoch zwischen vielen Zweigen. Er war sehr hoch und hatte viele Ranken. Zwölfter, man riss den Weinstock wütend aus. Man warf ihn auf den Boden. Der Ostwind trocknete seine Früchte. Sein starker Zweig wurde abgerissen und verdorrte. Feuer verbrannte ihn. Dreizehnter, jetzt ist er in der Wüste gepflanzt. Das Land ist trocken und durstig. Vierzehnter, Feuer kam aus dem Zweig. Es verbrannte seine Ranken. Es blieb kein starker Zweig mehr. Es gab keinen Herrscherstab mehr. Das ist ein Klagelied. Es wurde zu einem Klagelied.